Herzlich willkommen zu Künstler für Christus hier im Hohen Dom zu Frankfurt, der schon so viele große Ereignisse gesehen hat. Allein die Tatsache, dass hier 10 deutsche Kaiser gekrönt worden sind, vermittelt die Geschichtsträchtigkeit dieses ehrwürdigen Gotteshauses. Was uns heute Abend zusammengeführt hat, ist der gemeinsame Glaube an Jesus Christus. Über alle Grenzen und Trennungen der Konfession und Tradition hinweg treffen sich Künstler aus aller Welt, von Neuseeland bis Schweden, aus Frankreich, England, den Niederlanden und aus Deutschland natürlich, um ihren Glauben zu bekennen. Durch das Wort, vor allem aber durch die Musik. Den Auftakt macht, und das ist eine besondere Freude und die entsprechende Unterstützung, der hochgerühmte Limburger Domchor mit Orchester unter der Leitung von Domkapellmeister Hans Bernhard. Singet dem Herrn von Johann Pachelbel, der Limburger Domchor.